bam bam bam. Ich lauf raus, dreh ein Ding, setz die Sturmmaske auf. Weil Mutter 500er braucht, Kamen trag ich unter der Haut. Was ein Joint dafür Umsatz verkauft, denn für Krisen, die ich hab, musst du Hunderte bauen. Bleib original, trag die Wumme am Bauch. Wie ich bin mit der Kugel im Lauf. Liefer die Ware für Jungs, die so sind wie ich. Bis zur Grenze, und egal wo ich bin, guck ich, nehm euch mit. Bis zum Ende. Immer wenn ich ein Geldbatzen mach, über Nacht blick ich zurück, wo ich war. Und fang an zu lachen, genau dafür danke ich dir Gott, die Vergangenheit ist mega. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play kommt, Chess, aus in mir paar, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play kommt, Chess, aus in mir paar, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Bald ist wieder November. Schwarzer Tag im Kalender. Bam, bam, bam, bam. Ich lauf raus, niemals allein auf die halbe Stadt neben mir. Kein Platz für uns in der Café-Dschungel, komm vor die Türe, dann reden wir. Bla, bla, bla, bla. Wir müssen sie beweisen, wer wir sind, wir übernehmen hier. Ba, ba, ba, ba. Schaffe in der Arme, eine Jacke spielt die Melodie. Immer wenn ich ein Geldbatz mach, dank ich Gott, aber bleib derselbe. Millionär, Bruder, fast über Nacht. Die Sonne scheint und sie zeigt kein Ende. Kurz vor Napoli, mon pote c'est la folie. T'as parlé quand j'suis tombé, mais rien dit quand j'suis sorti. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Wenn ich ein Geldbatzen mach, über Nacht blick ich zurück, wo ich war. Und fang an zu lachen, genau dafür danke ich dir Gott, die Vergangenheit ist mega. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chavone, Chavone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Kurum Schwurf in den Druck, ein bisschen Chabone, Chabone. Play come chess, ass in mi pa, ein bisschen Kurdolle, Kurdolle. Chabone, Chabone. Kurdolle, Kurdolle. Chabone, Chabone.